Feuer von Petöfi aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Feuer von Petöfi. Ich will nicht jämmerlich verfaulen, im Sumpfe gleich dem Weidenstamme. Verbrennen will ich, wie die Eiche, in Gott entsandter Blitzesflamme. Ich brauche Feuer. Wasser möge das Fisch- und Froschgeschlecht traktieren und auch die Dichterlinge, welche nach Art der Frösche musizieren. Du bist für mich, du bist es, Feuer, das ich zum Elemente wähle. Ich hab im Leben viel gefroren, doch warm war immer meine Seele. Ich lieb dich, Mädchen, leidenschaftlich. Komm, lass dir in die Augen sehen. Doch feurig sei, wenn nicht, so kannst du in Gottes Namen weitergehen. He, Weinherrwirt, ich möchte trinken, doch unverfälschten Saft der Reben, denn ist er wässrig, kann es Unheil für deinen alten Schädel geben. Nur so, wenn Wein und Mädchen feurig, ist es des Lebens wert auf Erden. Und noch ein drittes wohlverstanden, das Lied darf nicht vergessen werden. Sing mir ein Lied, doch sei es feurig. Der Ton ersterbe in der Kehle von jedem, der nicht also singet, dass er erzittern macht die Seele. Ich will nicht jämmerlich verfaulen, im Sumpfe gleich dem Weidenstamme. Verbrennen will ich wie die Eiche in Gott entsandter Blitzesflamme. Ende von Feuer von Petöfi.